Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Tja, ihr Lieben, Alaf aus Köln, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute wirklich ausschließlich Talk Radio, ohne das WDR Fernsehen. Wir können uns unterhalten, wenn ihr Lust dazu habt, über welches Thema auch immer. Das muss nun wirklich nicht karnevalistisch sein, weiß Gott nicht. Also, meine Telefonnummer nochmal, 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht hier bei mir. Die ist 33 Jahre alt und heißt Ina. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ich bin Ina. Hallo Ina, was höre ich denn da im Hintergrund bei dir? Ich stehe gerade und da fahren jede Menge Autos an. Ah, ja, dachte ich mir, dass du draußen bist. Was ist dein Thema, Ina? Mein Thema ist die klassische Dreierbeziehung, wo beide voneinander wissen. Wo beide voneinander wissen? Alle drei von allen was wissen? Ja, also von allen drei, wo alle drei voneinander wissen. Ich tippe mal, dass du in einer solchen Dreierbeziehung drin steckst im Moment. Ja, ich stecke im Moment in so einer Dreierbeziehung drin. Wer sind die anderen beiden? Das ist einmal mein jetziger Partner und dessen Freund. Ja. Wie lange bist du mit deinem Partner zusammen schon? Ja, schon über 8 Jahre. Und seit wann ist der Freund dabei? Der ist seit 1,5 Jahre dabei. Und wie sieht denn jetzt eure Dreierbeziehung aus? Ja, die sieht so aus, dass ich mich mit dem Freund so sporadisch treffe, oder er auch mal bei uns ist. Mhm. Also das ist, es gibt in der Tat Dreier Geschichten auch. Es ist nicht nur du und der Freund und du ab und zu mit deinem Partner. Nee, also die Dreiergeschichte gibt's nicht, weil da der Freund nicht draufsteht. Mein jetziger Partner würde mich gerne auch teilen mit mehreren und gerne mal zuschauen, aber das ist dann nicht unbedingt mein Ding. Also wir halten fest, du bist immer nur mit einem Mann zusammen. Jawohl. Es gibt nie so richtig schöne Dreier-Sex-Session. Und dein Mann wird das gerne machen und der Freund scheut sich aber. Der scheut sich, ja. Wie geht denn das, wenn der Freund von deinem Partner kommt dann zu euch nach Hause und dein Partner geht dann Bier trinken oder was? Nein, meistens halt ist es ja so, dass er dann eh noch arbeiten ist und dann über die Nacht halt weg ist. Und dann klappt das eigentlich schon ganz gut. Aber dein Partner weiß. Der weiß dann davon. Der weiß davon, ja. Der weiß dann, wo ich stecke oder da irgendwas. Der weiß davon. Sind die Männer doch nicht irgendwie so ein bisschen latent eifersüchtig aufeinander? Na, da habe ich das Gefühl, dass ich den einen halt damit wehtue und der andere damit nicht umgehen kann, dass er mich sozusagen teilen müsste oder muss. Wem tust du denn weh? Deinem Partner oder deinem Freund? Ja, weil ich habe das Gefühl, dass ich dem wehtue. Er sagt jetzt immer, nein, du tust mir nicht weh. Dem Partner? Dem Partner. Sagt er, nein, ist alles in Ordnung und sagt er, wenn du es meinst, du müsstest das machen, dann das ist okay. Aber du nimmst es ihm nicht richtig ab? Ich nehme es ihm nicht richtig ab, nein. Wie kam es denn überhaupt dazu? Ich meine, das ist doch ein großer Tabubruch, auch wenn man 8 Jahre mit einem Mann zusammen ist, oder damals dann 6 Jahre oder ungefähr. Ja, und dann kommt der Freund des Partners und da fängt der was mit der Frau an. Wie kam das? Es kam eher von meinem Partner her, der meinte, dann hat er festgestellt, dass ich doch schon mal so geguckt habe und doch mal Annäherungsversuche gemacht habe, sagt er, wenn du meinst, du musst das machen, sagt er, dann mach es, sagt er, das ist okay. Und dann am liebsten mit meinem besten Freund, hat er gesagt. Ja, so ungefähr. Wollte denn der beste Freund auch dann gleich oder musstest du ihn? Nicht erst, da war dann erst die Hemmschwelle, du bist doch in einer Beziehung und das kann nicht sein. Und es hat dann eine Weile gedauert, ihn davon zu überzeugen, dass es den anderen nichts ausmacht und den es okay findet. Es geht nur halt darum, dass er weiß halt, wo ich bin. Und Trefft ihr euch dann so zu dritt auch schon mal und macht harmlose Dinge wie Pizza essen oder Bowling spielen? Ja. Das macht ihr auch. Sprecht ihr dann darüber, dass da sowas doch eher Ungewöhnliches passiert? Ja, wir sprechen dann schon alle drei und versuchen dann miteinander zu reden. Ist man da locker oder doch irgendwie ein bisschen befangen? War ein bisschen befangen. Weil man dann halt auch, Mensch, wenn das jetzt so die Außenwelt dann mitbekommt, was da abläuft, dann ist mal so eine Schublade gesteckt wird. Habt ihr Kinder? Ja. Die wissen auch nichts davon? nicht direkt. Wie alt sind die? 15. 15 schon? Ein Kind oder mehr? Eins, ja. Ein 15-jähriges Kind. Ja. Das ist aber schwierig, vor einem 15-jährigen Kind das geheim zu halten, ne? Ja. Doch, ganz schön. Mhm. Und sonst weiß niemand was davon? Nee. Nicht die beste Freundin, nein. Nicht irgendjemand? Nein. Überhaupt nicht. Und der Freund von deinem Partner, ist der vielleicht auch ein bisschen eifersüchtig auf deinen Partner? Wäre der eigentlich gerne mit dir richtig zusammen? Ja, das schätze ich schon. Also da wird das, ist das Problem. Und da habe ich das Gefühl, dass ich mich zu weit aus dem Fenster gehangen habe. Mhm. Dass er jetzt sozusagen sagen würde, du pass auf, ich oder er. Ah. Das ist so eine Sache, wo ich dann sagen würde, tut mir leid. Dann doch lieber der Ältere, also der Partner, ja, mit dem du lange zusammen bist. Ja. Mhm. Ja, so ganz locker hört sich das nicht an bei euch. Ich habe schon mit Leuten gesprochen, die so Dreierbeziehungen haben, wo alles wirklich Kuddelmuddel durcheinander ging und es war abgeklärt. Aber das ist bei euch ja nicht so. Nee, ich habe das Gefühl, dass das da langsam in die Katastrophe geht. Mhm. Der Partner, du sagst immer Partner, das ist nicht dein Ehemann, ne? Nein. Ihr lebt halt so lange schon zusammen. Ja. Den liebst du? Ja. Den anderen nicht? Auch schon, aber ich weiß nicht so... Aber nicht so intensiv? Nicht so intensiv und... Und das Kind ist auch von deinem Partner? Nein. Nee, das kann ja nicht sein, wenn du mit dem erst 8 Jahre zusammen bist. Stimmt, habe ich gerade mal durchgerechnet. Da ist noch wieder ein ganz anderer Mann im Spiel. Ina hat viele Männer. Jo. Ne, kann man so sagen. Kann man so sagen, ja, doch. Ina ist eine scharfe Frau, kann man auch sagen, ne? Ja, kann man auch so sagen, ja. Höre, aber der Spaß hört ja wirklich auf, wenn du sagst, das steuert so in die Katastrophe hinein, ne? Da musst du bremsen. Du musst ja bremsen. Ja, ich habe jedenfalls das Gefühl, obwohl mir halt beide versichern, nein. Aber bei dem anderen ist halt so, der war jahrelang Junggeselle, wurde dermaßen von den Frauen wohl auch enttäuscht, was ich so jetzt so aus den Gesprächen raushöre. Mhm. Und da habe ich dann das Gefühl, ups, jetzt bist du da drin und eigentlich weißt du schon, dass du dich nicht in dem Sinne nicht trennen wirst. Ich wollte dich gerade fragen, diese Beziehung, diese langjährige Beziehung zu deinem Partner, die ist dir schon, kann man sagen, das absolut Wichtigste. Ja, weil es das herrscht zwischen uns so ziemlich Offenheit und, mhm. Und das andere ist eigentlich mehr Spaß, mehr Fun. Ja, aber ich habe das Gefühl, dass ich jetzt, wenn ich da noch mehr Spaß, mehr Fun, dass ich denjenigen dermaßen enttäusche und wehtue damit, ja, weil er jetzt wahrscheinlich nicht damit umgehen kann, mich zu teilen. So, und das heißt eigentlich doch im Klartext, Ine, dass du gut zurückgehen musst. Dass du dich, dass du dieses Spiel eigentlich ein bisschen runterfahren solltest oder gar beenden solltest. Ja. Heißt das, ne? Heißt das im Klartext eigentlich? Heißt das im Klartext. Ja. Wenn du das schon so witterst und du bist ganz nah dran und kannst es einschätzen, dann wären eigentlich an deiner Stelle meine Warnsignale alle an schon. Ja. Wie oft hast du denn Sex eigentlich mit diesem Freund von deinem Partner? Na, das ist also nicht sehr oft, weil wir uns jetzt erstmal nicht sehr oft sehen, so alle 14 Tage, alle 3 Wochen. Ist der Sex geiler, abgefahrener als mit deinem Partner? Auf eine Art schon, ja. Auf welche Art denn? Du hattest die Woche oder letzte Woche die Sendung mit diesen Schimpfwörtern. Mhm. So, darauf steht ungemein mein Partner. Dein Partner? Ja. Der will von dir nicht unbedingt so mein Ding. Der will von dir beschimpft werden, dein Partner. Ja, beziehungsweise er möchte mich gerne beschimpfen. Ja. So als Hure und als Nutte und so. Ja. Das ist aber nicht unbedingt mein Ding. Mhm. Und der Freund, der ist dann so eher der... Sanfte. Der Sanfte. Du süße Ina. Ja. Genau so. Lass dich gehen, ich möchte dich streicheln. Du bist eine Blume, eine weiße Blume. Oder sowas. Ja, so in der Richtung. Und dann liegst du da und strahlst. Ja, ich bin eine weiße Blume. Oder so. Ja, genau. Hm. Ja, gut, es ist natürlich jeder Jack anders, auch im Bett, ne? Und ja, klar, das ist, dass das eine vielleicht nicht vergleichbar ist mit dem anderen, aber dennoch, Quintessenz, der Partner ist dir wichtiger. Ja. So, dann zieh die Konsequenz daraus, Ina. Und lass den Freund erst mal auf Abstand. Damit die Katastrophe erst gar nicht passiert. Noch kannst du sie vielleicht verhindern, ne? Ja. Mach das mal. Mach es mal so. Werde ich auch tun. Alles Gute. Ja, ich danke dir. Tschüss, Ina. Tschüss. So, Freunde, 0800 5678 111, das ist meine heiße Nummer hier im Studio, umsonst für euch, kostenfrei. Und die Faxnummer 0800 5678 111. und 10. Nächste Woche Freitag habe ich prominenten Besuch hier. Eine ganze Stunde ist hier bei mir Christian Wunderlich und er wird sich euren Fragen stellen. Ihr könnt eine ganze Stunde ihn befragen, ich befrage ihn auch. Es ist so ein Dreier-Talk dann zwischen euch, Christian und mir, nächste Woche Freitag. Andi ist da. Andi ist 19 Jahre alt. Hallo, hallo? Andi, ja. Ja, hi Domian, hi, ist Andi. Andi, 19 Jahre alt und nicht am Feiern heute. Leider nicht, mir ist nicht in der Stimmung dazu. Was ist Montag, los? Dienstag wohl. Montag, Dienstag, ja. Woher bist du? Kommst du aus Nordrhein-Westfalen? Nee, aus Hanau. Aus Hanau? Bei Frankfurt. Ah ja, da feiert man auch, ne? Aber sicher. Die Hessen sind auch weg. Die Hessen sind auch ganz doll drauf. Das stimmt, das hast recht. Weswegen hast du angerufen? Und zwar geht meine Freundin fremd, also meine Frau. Deine Frau, du bist schon verheiratet. Aber erst seit kurzem, wir haben im Dezember geheiratet, am 29. haben auch vor einem Monat ein Kind bekommen. Ich habe es nicht verstanden. Seit wann seid ihr verheiratet? Seit 29. Dezember. Seit 29. Dezember, mhm. Wir haben vor einem Monat circa, also 4 Wochen und 3 Tage bisher, ein Kind bekommen, kleinen Süßen. Kevin heißt der Sebastian, Kevin Sebastian. Mhm. Und sie hat mir gestanden, dass sie fremd gegangen ist, aber ich glaube dem nicht. Tina heißt deine Frau, ne? Jawohl. Das steht hier nämlich in meinem Bildschirm. Und diese 18 Jahre alt ist auch bei dir, ne? Ist auch bei mir. Sie hat dir gestanden, sie sei fremd gegangen, aber du glaubst es nicht? Ich glaub's nicht, nee. Was hat sie dir denn erzählt? Ja, es war, also mir ist es eher so aufgefallen, also sexuell ist bei uns alles in Ordnung, wir haben prima Sex miteinander. Mhm. Nur in letzter Zeit, also kurz bevor wir geheiratet haben, ist es mir doch schon sehr, sehr arg aufgefallen, es war nichts mehr los und klar, Sex ist ja klar, ist ja dann nicht mehr so das Thema, wenn man kurz vor der Entbindung steht, aber die Zärtlichkeiten und die Liebe hat einfach gefehlt und ich habe gefragt, was los ist und sie hat mir auch dann offen und ehrlich gestanden, dass sie mit dem anderen Sex hatte. Wie viel Mal? Bitte? Wie viel Mal? Also sie sagt, es ging eine Woche lang. Ja. Ich glaube das nicht. Während sie schon schwanger war? Während sie schwanger war, ja. Ja. Während sie schwanger war. Aber nur eine Woche. Nein, es war länger. Nee, während sie schwanger war. Mhm. Das fand ich der Hammer. Wir haben noch geheiratet. Ich war der guten Hoffnung für unsere Zukunft und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. In welchem Monat war sie da eigentlich schwanger, als sie das gemacht hat? So circa im 7. Monat. Im 7. Monat. Mhm. Und du glaubst es nicht? Nein, dass sie fremdgegangen ist, glaube ich auf jeden Fall. Nur ich denke viel, viel länger. Ach so, ich habe gerade gedacht, du würdest ihr gar nicht glauben, dass sie fremdgegangen ist. Ich höre dich nicht. Bitte nochmal. Ich hatte gedacht, du würdest ihr nicht glauben, dass sie fremdgegangen ist. Du denkst, sie ist viel länger fremdgegangen. Genau, genau. Mhm. Und ich denke auch, sie tut's immer noch. So, jetzt gib mir mal die Tina. Die explodiert ja im Hintergrund. Gib sie mir mal eben. Ja, ich höre. Ja, Sekunde, ciao. Tina. Ja, hallo, Domian. Hi, Tina, du explodierst im Hintergrund, höre ich, ne? Ja, weil er glaubt mir gar nicht. Ich meine, es ist ja irgendwo verständlich, dass er mir gar nicht mehr glaubt. Ja, jetzt erzähl mal deine Version der Dinge. Ja, meine Version. Ich bin kurz vorm Heiraten eine Woche fremdgegangen. Und da warst du hochschwanger, ne? Ja, hochschwanger. Ja. Mit wem bist du fremdgegangen? Siebter, achter Monat war. Ja, mit wem bist du fremdgegangen? Das war ein Kumpel von mir. Es kam auch alles nur rein sexuell, weil es ist bei, ich weiß nicht, vielleicht hat sich der Andi geekelt oder so vor der Schwangerschaft oder so, ich weiß es nicht. Oh, Hammer. Weil da ist gar nichts mehr gelaufen bei uns, noch nicht mal Zärtlichkeiten und keine Umarmung, gar nichts mehr. Aber so hat er es gerade ja auch gesagt und er hat es so ausgedrückt, als käme, wäre von dir auch nichts mehr gekommen. Der hat mir noch nicht mal im Haushalt geholfen. Ich meine, ich weiß nicht, was soll ich denn noch machen? Ich meine, noch nicht mal ein Küsschen auf die Backe. Ich meine, das war ja vor der Zeit, vor der einen Woche. Mhm. Und ich weiß nicht, ich hab gedacht, vielleicht hat er Angst, dass er vielleicht ein Baby was tut. Ich meine, das kann ja nicht passieren werden. Aber du hast ihn keinmal gefragt und darauf angesprochen. Nein. Schon ein großer Fehler, ne? Ja, ich weiß. Ich weiß. Ein Fehler. So, und dann warst du so frustriert und so leidenschaftlich auch irgendwie sehnsüchtig und hast dir einen Kumpel gehandelt? Ja, es kam einfach. Es ist einfach nur das Sexuelle gewesen. Du warst im 7. Monat schwanger. Hast du den Kumpel angemacht oder war er so respektlos? Es kam von beiderseits. Mhm. Aber er hat auch mit seiner Freundin Schluss gemacht. Vor 2-3 Monaten vorher war das, glaube ich. Mhm. Und er war solo. Gut, ich weiß zwar nicht, ich meine, ich weiß, dass es ein Fehler war, aber ich kann es ja auch nicht rückgängig machen. Du sagst, Hand aufs Herz, ja, unter uns beiden Bildschwestern jetzt, das stimmt wirklich, nur eine Woche. Es war nur eine Woche, ja. Wie viel Mal habt ihr miteinander geschlafen? Na, so die Woche lang. Also jeden Tag? Ja, wir haben uns fast jeden Tag gesehen, ja. Das hörte dann auf. Warum hörte das auf? Warum hörte das auf? Weil ich dann auch schlecht Gewissen bekommen habe. Ich habe auch gemerkt, dass mein jetziger Mann, das eben auch gemerkt hat, dass irgendwas nicht stimmt. Und dann habe ich ihm das auch offen gesagt. Weil ich will auch keine Geheimnisse vor ihm haben. Hast du ihm das eigentlich vor der Entbindung gestanden? Es war kurz nach der Hochzeit. Am 29.12. haben wir geheiratet, ja? Und ich habe gedacht, wenn ich ihm das vorher sage, dass er das Ganze ablassen würde und dass er mich dann verletzen würde. Mhm. Aber da hast du noch nicht entbunden, ne? Wenn ich es richtig weiß. Nee, da habe ich noch nicht entbunden. Mhm. Wie war denn seine erste Reaktion darauf? Wie er reagiert hat, sauer natürlich. Mhm. Da gab es riesen Stress. Ich war jetzt eine Nacht lang bei meiner Mutter. Mhm. Ja, er hat mich, fast eine Ohrfeige gegeben. Mhm. Jetzt habt ihr seit 4 Wochen euren kleinen Kevin. Ja. Du hast gebeichtet. Wie sieht denn jetzt euer Sexleben, eure Sexualität aus? Findet die überhaupt statt? Gibt's da was? Ja, Sex haben wir schon. Also nicht mehr so oft wie früher. Ich meine, und wenn es mal passiert, dann kommt dann wieder irgendwann das Thema auf. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass du mit einem anderen rumgemacht hast. Mhm. Und vielleicht machst du es ja jetzt noch. Und magst du ihn? Liebst du ihn? Ja, klar liebe ich ihn. Sehr. Sehr. Ich will mit ihm auch zusammenbleiben, ja. Ich will mit ihm eine gute Ehe führen, deswegen, ich dachte mir, vielleicht soll ich doch vor der Hochzeit sagen, aber es ist doch irgendwie, ich konnte nicht über meinen Schatten springen, ich weiß nicht. Aber du, so wie ich es gerade verstanden habe, hast du es doch vor dem 29.12. gesagt, ne? Bitte? So wie ich dich gerade verstanden habe, hast du es doch vor dem 29.12., also vor eurer Hochzeit, ihm gesagt. Nach der Hochzeit, direkt, also bald, also so eine Woche, 2 Wochen nach der Hochzeit. Also, das verstehe ich. Ja. Ja. Jetzt ist er natürlich nach wie vor misstrauisch, ne? Ja, na klar. Ich meine, ich werde es ja auch, muss ich ehrlich zugeben. Du hast ja schon so einen großen Schritt gewagt. Das ist ja schon mal was. Du hast das gestanden. Du hast etwas sehr Hartes gestanden, nämlich, dass du hochschwanger fremdgegangen bist. Ja. Wenn da noch irgendetwas im Dunkeln liegen sollte, wäre doch die Chance, jetzt alles ans Licht zu holen. Liegt doch noch irgendetwas im Dunkeln? Glaubst du auch etwas? Nein, ich frage dich nur noch mal ganz klar. Wenn jetzt haben wir die Chance, vielleicht alles aufzudecken. Ich habe nichts mehr zu verbergen und ich habe nicht vor, ihn nochmals anzulügen. Mhm. Ich frage dich deshalb, Tina, weil jetzt haben wir die Chance, alles aufzudecken. Und wenn die Wahrheit einmal ganz raus ist, dann ist es viel einfacher, damit umzugehen. Ja, also da ist nichts weiter gelaufen danach. Nein, und jetzt hast du keinen Kontakt mehr zu diesem Kumpel. Also keinen sexuellen Kontakt. Nein. Und vorher. Wir sehen uns auch nicht mehr. Mhm. Und vor dieser Woche war da auch nichts gelaufen. Ach, da hast du was anderes gehört. Warum hörst du mir nicht mal zu? So, jetzt habe ich dich gehört, Tina, deine Version. Jetzt gibst du mir bitte den Andi nochmal. Ja, Moment. Ja? So, Andi, jetzt habe ich das gehört, was sie gesagt hat. Ja, warum glaubst du ihr nicht? Weil, ich meine, ich merke es an ihrer Tonart, weil ich kenne sie jetzt doch schon seit sehr, sehr langer Zeit und sind auch seit sehr, sehr langer Zeit auch schon zusammen. Und sie sagt das so spitz, ich kann das nicht beschreiben, als würde sie mich damit irgendwie versuchen, fertig zu machen, dass sie es mal gemacht hat, dass ich mir Vorwürfe machen soll vor irgendwas, ich weiß es nicht. Mhm. Ich kann es einfach schlecht erklären. Aber warum sollte ich sie... Ich habe von anderen Leuten jetzt gehört. Also Hanau ist ja auch nicht jetzt so die Supermetropole. Ja. Und da kennt man sich halt auch schon, dass sie sich immer noch mit anderen Leuten trifft. Und halt, was heißt denn halt? Mit anderen, vielleicht mit ihm nicht, aber mit anderen. Das stimmt doch gar nicht. Das würdest du ihr zutrauen, dass sie jetzt, nachdem der Kleine geboren ist, mit wildfremden Männern noch weiter Sex hat? Was heißt zutrauen? Ich glaube es. Weil sie hat es einmal gemacht und warum sollte sie es nicht wieder tun? Nee, das ist aber keine Logik, Andi. Das ist keine Logik. Sie hat es einmal getan, warum sollte sie es nicht nochmal tun? Aber warum hat sie es dann getan? Reiche ich ihr nicht oder was ist? Sie hat es ja gerade erklärt. Sie hat erklärt, dass da nicht mehr viel gelaufen ist zwischen euch und dass sie den Eindruck hatte, dass du dich vielleicht sogar ein bisschen ekelst vor ihr. Nein, um Gottes Willen. Nee, hast du nicht. Und ich habe ihr gerade gesagt, hast du ihn darauf angesprochen, den Andi? Nein, hat sie da gesagt. Ich bin einfach ein sehr rücksichtsvoller Mensch und ich denke an das Kind und ich denke auch da an ihre Gesundheit. Weißt du, was vielleicht sein kann? Dass es einfach eine ganz blöde Verkettung von Missverständnissen war. Sie hat gedacht, dass du dich vor ihr ekelst. Ja, da geht man doch nicht einfach fremd mit so einem Idioten. Nee, das tut man nicht. Ich versuche nur mal gerade... Nee. Und umgekehrt war es ganz genauso, dass sie das nicht... dass du sie nicht richtig verstehen konntest. Dann hat sie diesen Mist gebaut. Nun ist das aber einmal passiert und sie hat ja auch den Mut gehabt, es dir zu erzählen. Sie hätte ja auch gar nichts sagen brauchen. Ja, aber warum erst nach der Hochzeit? Es war doch schon viel länger davor. Ich war so ausgenutzt worden in der Hinsicht. Klar, verstehe ich. Ich wäre auch an deiner Stelle ultrasauer und da gibt es auch gar nichts zu beschönigen. Ich glaube, dass sie da auch ganz deiner und meiner Meinung ist. Aber nun ist ja die Frage, wie soll es weitergehen? Das weiß ich eben nicht. Ja. Wir sind junge Menschen, wir haben unser Kind, wir haben ihr seid jung. Zukunft vor uns und ich weiß nicht, wie das weitergehen soll, wenn ich ihr einfach überhaupt nicht mehr vertrauen kann. Pass auf, man kann es auch übertreiben mit dem Misstrauen. Es geht darum, ihr seid jung, du sagst es schon, ihr habt einen kleinen Jungen, der ist 4 Wochen alt, ihr seid jung verheiratet, da ist vor 2-3 Monaten richtig Scheiße gebaut worden von Seiten deiner Frau, von Tina, das bestreitet ja auch niemand, sie auch nicht. Gut, das können wir jetzt nicht wieder, das können wir nicht weglöschen aus der Vergangenheit, aber jetzt geht es darum, wie geht's nach vorne, wie sieht die Zukunft aus? Meine Frage an dich: Was für ein Gefühl, welche Gefühle hast du eigentlich zu Tina? Sehr starke Liebesgefühle, also ich liebe sie sehr. So, sehr starke Liebesgefühle. Das hat sie gerade zu mir auch gesagt, als ich sie gefragt habe, was sie für dich empfindet. Starke Liebe. Ich liebe ihn. Und wenn wir uns aber, es ist auch so dumm, Jan, wir sind hier zu zweit und es kommt einfach von beiden irgendwie nicht mehr so viel rüber, sage ich das Gefühl, aber... Sobald das Kind dabei ist, sobald ich den Kleinen in den Arm habe, sobald sie ihn füttern, sobald ist das alles wie weggeblasen. Nun gib ihr doch mal an, ich hab volles Verständnis dafür, dass du misstrauisch bist und verärgert bist. Aber wenn du das jetzt sehr übertreibst, kannst du auch die weitere Zukunft euch kaputt machen. Ja. Versuche ihr doch mal zumindest jetzt zu verzeihen, dass das passiert ist. Du kannst es ja weiter verurteilen. Aber gib euch doch mal eine Chance jetzt fürs nächste halbe Jahr. Und renn nicht völlig misstrauisch durch die Gegend und sieh nicht in jedem Mann einen Mann, der mit deiner Frau schlafen wird oder will oder schläft. Aber ich meine, ich höre das doch auch von anderen Leuten, die mir das erzählen, im Vertrauen auch erzählen. Und lass die anderen Leute raus. Entscheidend ist deine Frau, eure Beziehung, was ihr für ein Vertrauen miteinander habt. Und wenn ihr eine neue Vertrauensbasis aufbauen wollt, geht das nur, wenn du jetzt auch mal einen Strich unter die Vergangenheit machst und nach vorne blickst. Sonst redest du alles kaputt, Andi. Nur so geht es. Gib ihr jetzt eine Chance und redet einfach mehr miteinander, wenn ihr irgendwie Misstrauen gegeneinander habt. Aber redet auch nicht zu viel, sondern lebt jetzt erstmal. Gut. Ja? Mhm. Und das sage ich jetzt erstmal an deine Adresse, weil sie gesteht ja ihren Fehler ein. Und wenn es handfeste Beweise und Belege gibt, dass sie wieder Mist gebaut hat, gut, dann ist natürlich... Das denke ich ja auch. Und wie soll es dann weitergehen? Darüber mache ich mir ja... Ja, aber da brauchst du dir jetzt auch noch keinen Kopf zu machen, wenn, wie, was irgendwo mal passiert. Gib ihr jetzt eine Chance, gib euch eine Chance und lebt. Und dann guckt man weiter. Mhm. Ja? Ja. Alles Gute. Das jetzt so mal an dem Danke. Alles Gute, Andi. Schönen Gruß an Tina. Mache ich auf jeden Fall. Tschüss. Ciao. Jetzt bin ich verbunden mit Sabine und Sabine ist 30 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo? Hallo Sabine. Ja, 31. Guten Morgen. 31. Jetzt mache ich ein junges Mädchen aus dir. Ja, das ist wunderbar. Sabine, über was unterhalten wir uns? Über meine Freundin. Die hat sich also letztes Jahr im Sommer das Leben genommen. Und ja, da werde ich halt irgendwie nicht so richtig mit fertig. War das eine sehr enge Freundin? Ja. Deine beste? Ich würde sagen, ja. Wie lange wart ihr befreundet? 2,5 Jahre. 3 Jahre ungefähr, ja. So lang war das ja nicht dann? Nee, aber es war sehr intensiv. Also wir haben uns kennengelernt und sehr gut verstanden von Anfang an. Und es ist sehr schnell ein sehr, sehr großes Vertrauensverhältnis entstanden. Mhm. So groß, dass sie also auch irgendwo immer gesagt hat, wenn immer was mit ihr passiert, würde sie es gerne sehen, wenn wir ihr Kind nehmen würden. Und also ja, war sie verheiratet? Nein. War sie alleinerziehend? Ja, richtig. Wie alt war ihr Kind oder ist ihr Kind? Er war damals 3,5, als das passiert ist. Warum hat deine Freundin sich getötet? Ich wüsste gerne warum. Also sie hat natürlich einen Abschiedsbrief geschrieben und da stand dann irgendwie drin, dass sie dass sie einfach nicht mehr könnte, dass alles zu viel für sie wäre, dass sie eine schlechte Mutter wäre. War sie eine schlechte Mutter? Nein, Nein. Sie war depressiv und oft verzweifelt und hat mit Sicherheit sehr viele Fehler gemacht. Und ich meine, die machen wir alle. Und sie hat ihr Kind geliebt und deswegen kann sie keine schlechte Mutter gewesen sein. Wie hat sie sich umgebracht? Mit Tabletten. In der Wohnung, wo auch das Kind war? Ja. Und wer hat sie dann wann gefunden? Wie lange war sie? Ich habe sie gefunden, da war sie ungefähr 6 Stunden tot. Und der Kleine schlief, oder? Nein, also der muss relativ kurz wach gewesen sein, weil er hat es, glaube ich, nicht so ganz erfasst in dem Moment. Mhm. Er sagte mir nur, die Mama schläft auf dem Boden, als ich in die Wohnung reinkam. Und der lag sie dann halt. Und ich habe auch nicht viel machen können. Also ich konnte auch gar nicht zu ihr hingehen, um ihr vielleicht noch zu helfen oder so. Sie war da schon tot? Ja. 6 Stunden warst du? Ja, ungefähr. Also laut des Arztes. Und war das nicht ein grauenhafter Eindruck für dich? Und ja, es war ziemlich schlimm. Ich meine, ich habe nicht viel gesehen. Ich kann das auch gar nicht mehr so richtig rekonstruieren, weil das war irgendwie echt wie ein Film. Ich komme in die Wohnung rein, der Kleine läuft mir wirklich freudestrahlend entgegen. Mhm. Und als er mir das dann sagte, dass er auf dem Boden liegt, habe ich ihn ins Zimmer geschickt. Ich sage, ich komme gleich. Und habe da wirklich in der Tür gestanden zu ihrem Zimmer und sie lag auf dem Boden. Und ich habe da wirklich vielleicht nur noch 5 oder 10 Sekunden hingeschaut. Und hast dann die Polizei oder den Krankenwagen angerufen? Ich habe die Polizei angerufen. Mhm. Mir war im Prinzip klar, dass sie tot ist. Ich weiß nicht warum, ich habe das gespürt. Ich hätte auch nie zu ihr hingehen können. Wie kam das denn überhaupt, dass du dann gerade zu diesem Zeitpunkt in die Wohnung gekommen bist? Sie hat mir spätabends eine E-Mail geschrieben, die ich morgens früh abgerufen habe. Und was stand da drin? Und da stand drin, sie könnte nicht mehr. Und ich sollte mich darum kümmern, dass ihr Sohn nicht zu lange alleine wäre. Und da habe ich mir noch die Illusion gemacht, sie hätte vielleicht irgendwie zu viel getrunken und wäre abgehauen oder so. Mhm. Weil sie halt irgendwo auch immer depressiv war und auch sehr viele Jahre schon immer wieder Therapien gemacht hat. Es muss ja ein ungeheures Unglück in dieser Frau gewesen sein, wenn sie sich in Anbetracht dessen, dass sie so einen kleinen Jungen hat, das Leben nimmt, ne? Ja, was ich einfach nicht verstehe, und das ist auch was mir überhaupt nicht auf den Kopf geht, dass sie, also sie hat lange Zeit in einer sehr kleinen Wohnung mit ihm gelebt, hat dann endlich eine größere bekommen und es schien alles viel besser zu laufen. Mhm. Und in der Situation, wo sich also in meinen Augen eigentlich, oder so wenn man das als Außenstehender betrachtet, alles total zum Guten gewendet hat. Mhm. Zumindest in den Ansätzen schon, und sie eigentlich auch guter Dinge war, dass sie in dem Moment dann irgendwann Rappel gekriegt hat. Also ich kann mir das echt nur so vorstellen, dass sie einen Kurzschluss hatte. Gab es denn sonst irgendwelche anderen Probleme noch? Finanzielle Probleme beispielsweise? Ja, natürlich. Sie war alleinerziehend. Sie hat zum Schluss halt auch dann Sozialhilfe bezogen. Nach diesem typischen Mutterschaftsgeld oder was man da bekommt. Mhm. Weil sie halt auch aus dem Beruf dann raus war. Und es gab irgendwie immer Probleme, dass sie halt keine größere Wohnung kriegt. Das dauerte alles sehr lange und sie musste immer kämpfen für alles. Mhm. Ich glaube, das war einfach vielleicht ein Zacken zu viel, dass sie dann in dem Moment, wo sie dann vielleicht dann noch ein kleines Problem drauf hatte, vielleicht mit Freund oder so, dass sie dann einfach durchgedreht ist. Sie hatte keinen Freund, oder was hast du gerade gesagt? Sie hatte einen Freund, wobei das so auf der Kippe stand, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob sie noch zusammen waren oder nicht. Oder ich habe keine Ahnung. Aber das weiß man doch eigentlich als beste Freundin, gerade sowas. Das war es ja, weil sie hat ihn kennengelernt und war dann also eine Zeit lang eigentlich gar nicht präsent. Mhm. Weil sie total eingespannt wurde von ihm auch. Weil er war halt auch alleinerziehend und mit 2 kleinen Kindern. Und wir hatten kurz vorher noch einen ziemlichen Streit, weil sie mich in der Nacht, wo ich mein letztes Kind jetzt bekommen habe, alleine gelassen hat. Und im Prinzip mein Mann erst auf den letzten Drücker noch ins Krankenhaus konnte, weil sie sich irgendwie im Prinzip nicht wie versprochen halt hier eingefunden hat. Und das war, glaube ich, da schon so eine Zeit, wo sie einfach überhaupt gar nicht mehr konnte. Mhm. Ja. Hast du eine Ahnung, woher diese schwere Depression rührt? Hat sie dir irgendwas mal erzählt, dass ihre Vergangenheit? Ja, ich weiß, dass ihre Kindheit ganz fürchterlich gewesen sein muss. Mhm. Ihr Vater muss wohl sehr tyrannisch gewesen sein. Ich meine, ich habe ihn kennengelernt, ich habe ihn auch sehr unangenehm kennengelernt, nur ich war halt nicht dabei, bei dem, was sie als Kind erlebt hat. Wie alt ist deine Freundin geworden? 32. 32. Mhm. Und du hast jetzt das Kind, ihr Kind? Nein, ich hab ihn 6 Wochen bei mir gehabt. Nur als das zur Sprache kam, dass also wir das Kind nehmen sollten, da hatte ich nur 2. Ich habe jetzt 4 Kinder. Mhm. Und wir waren einfach nicht in der Lage, ihn noch zu nehmen. Und er hat auch einen Vater, mhm, der sich jetzt ganz lieb um ihn kümmert. Und er lebt jetzt auch dort. Und ist eigentlich auch total glücklich. Also ich sehe ihn zwar nicht, weil es halt weiter weg ist jetzt, aber wir haben halt den Kontakt noch. Hast du irgendwie im Verborgenen vielleicht doch ein schlechtes Gewissen, dass du den Jungen nicht hast, weil das ja eigentlich der Wunsch deiner Freundin war, wenn ihr mal was passiert? Nein, das war schon geklärt, nachdem dann das dritte Kind kam, dass wir gesagt haben, also klar, bevor er in ein Heim geht, würden wir ihn natürlich nehmen. Mhm. Ach, das hast, hattest du mit ihr schon geklärt? Ja, ja, nur habe ich, ja, weil man hat mal drüber gesprochen und hat das nie ernst genommen. Ich habe gedacht, gut, vielleicht denkt sie an einen Verkehrsunfall oder eine schwere Krankheit oder so. Nur in der Zeit hat sie dann halt auch wieder den Kontakt aufgebaut zu den Eltern des Vaters von dem Clan, also zu seinen Großeltern. Mhm. Ja, verstehe. Und da war dann halt auch eine Ausweichmöglichkeit und wir konnten es halt wirklich nicht mehr. Also wir haben jetzt vier Kinder. Und machst du dir denn generell ein schlechtes Gewissen, dass du denkst, ich habe mich nicht genug um sie gekümmert, sie nicht genug befragt oder was? Ich weiß es nicht. Also das, was ich mir vorwerfe, ist, sie hat an dem Abend vorher mit mir telefoniert und dann hat sie sich so darüber aufgeregt, dass irgendjemand in der Baumarkt ihr irgendeinen blöden Spruch getan hat, weil sie einen Kohleofen im Sommer kaufen wollte. Und der Verkäufer hat so ziemlich doof angemacht und da habe ich gesagt, mein Gott, du bist so empfindlich, nimm da nicht immer alles so ernst, dann, das ist ein Blödmann gewesen, nimm dir das nicht zu Herzen. Und überhaupt gar nicht gemerkt habe, dass sie scheinbar da wirklich schon irgendwo, ja, total am Ende war. Und was für mich so unheimlich schwer ist, ich konnte bei der Trauerfeier nicht dabei sein, weil ich mich um den Kleinen kümmern musste. Und ich habe auch keine Ahnung, wie ich an das Grab kommen kann, weil ihr Vater, sie hat es anonym beerdigen lassen, im Grab ihrer Großmutter. Und du weißt nicht, wo dieses Grab ist? Ich weiß, in welchem Ort es ist, aber das war es auch. Und ich habe irgendwie nie Abschied nehmen können. Und ich. Aber kannst du das nicht rausbekommen, also, über die Verwandtschaft, wo dieses Grab genau ist? Es ist sehr schwer. Ich habe schon versucht und ich werde es auch weiter versuchen, weil ich konnte mich von ihr nicht verabschieden. Meine Gefühle schwanken wirklich von Trauer zu Mut auch. Ich war so sauer auf sie, dass sie mich echt irgendwo alleine gelassen hat. Und naja, sie hat zuerst mal ihren kleinen Jungen allein gelassen. Ich finde das viel schlimmer, als dass sie dich allein gelassen hat. Ja, klar, aber in dem Moment hat man dann wirklich dieses Gefühl. Ja, sicher, klar. Aber du kannst das doch eigentlich alleine gelassen. Ja, klar. Ich muss aber eigentlich als Erwachsener muss ich vernünftig genug sein, zu sagen, Mensch, da gibt's noch einen Kleinen und der ist viel, viel ärmer dran als ich. Genau. Du kannst das doch eigentlich auch über den Vater von dem Kleinen rauskriegen, wo die Frau begraben ist. Nein. Warum nicht? Nein, ihr Vater ist ein Mensch, der... Nein, den Vater von dem Kleinen. Nein, der weiß es ja auch nicht. Ach, der weiß es auch nicht? Nein, dafür müsste man den Namen der Großmutter wissen. Das Problem ist, dass ihr Vater ein Mensch ist, der sogar ihre Brüder von der Trauerfeier ausgeschlossen hat. Ach du Jürgen. Ja, und es war ganz fürchterlich. Es hat zwei Trauerfeiern gegeben, damit auch die ganze Familie sich verabschieden konnte von ihr. Und also es ist für mich unbeschreiblich, wie diese Familienzwistigkeiten noch so in so einem wirklich total schrecklichen Fall noch so kochen können. Aber wie willst du es denn dann rauskriegen, wenn das so ist? Ich weiß es nicht. Also ich habe die Hoffnung vielleicht, ich habe halt noch einen ganz guten Draht zum Jugendamt, die halt die Vormundschaft für das Kind auch hatten, da vielleicht was zu machen. Weil es beschäftigt mich immer wieder in Alltagssituationen, wenn ich jemanden sehe, der mit einer Jacke rumläuft, die sie hatte oder so. Ich würde auch, Sabine, das kann ich gut verstehen, ich würde auch alles dran setzen, das rauszukriegen. Und ich würde mir dann eigentlich, erleichternd ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ich glaube, es wäre sehr gut, wenn du vor diesem Grab stehen könntest. Ja. Setze alles dran, ich habe keine Idee, das ist so verwoben alles. Ja, setze alles dran, dieses rauszukriegen, wo die Frau beerdigt ist. Ich glaube übrigens, dass du dir letztendlich keinen Vorwurf machen musst, dass sie das getan hat. Die Frau klingt so verschlossen und ich glaube, dass sich das so lange angebahnt hat, dieser Selbsttötungsentschluss, dass du letztendlich auch gar keinen Zugang zu ihr hattest, was diese Problematik angeht. Ja, ich mache mir eigentlich auch nicht den Vorwurf, dass ich ihr vielleicht nicht helfen konnte oder so, weil ich glaube auch wirklich, dass jeder das für sich entscheiden muss, solange er für sich verantwortlich ist. Nur vielleicht wird es für dich einfacher sein. Ja, klar. Vielleicht wird es für dich einfacher sein, mit der Trauer zumindest umzugehen, wenn du mal vor dem Grab gestanden hast. Manchmal, für manche Menschen hat das Grab keine Bedeutung, für manche aber sehr viel. Habe ich auch gelernt hier aus meiner Sendung, dass viele gesagt haben, was tut mir gut. Was für mich schlimm ist, ich hatte einfach noch gar keine Zeit zu trauern. Ich habe mich so in Arbeit vergraben, einfach um da wirklich auch nicht lange drüber nachdenken zu müssen. Und ich habe jetzt festgestellt, dass das jetzt echt über ein halbes Jahr später rauskommt, dass ich manchmal zu Hause sitze und echt gar nicht in der Lage bin, meinen Alltag zu bewältigen, weil ich ständig hier sitze und denke, Mensch, wie wird es ihr jetzt gehen? Weil ich kann mir das auch gar nicht vorstellen. Suche das Grab. Ja. Suche das Grab. Alles Gute, Sabine. Danke dir. Von Herzen. Mhm. Tschüss. Tschüss. 1.35 Uhr und 10 Sekunden und jetzt machen wir eine ganz kleine Pause. Nur 36 und 30 Sekunden. Hier ist Radio 1 live mit der Telefon-Talkshow Domian. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, hier live heute Nacht im Radio, dann könnt ihr das gerne tun. Ihr solltet nur diese Telefonnummer hier wählen. 0800 5678 111 oder mir faxen unter 0800 5678 110. Kira begrüße ich jetzt ganz herzlich. Kira ist 20 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo Domian. Hallo Kira. Und auch ein Markus ist in deiner Umgebung da, ne? Ja, ganz genau. Der sitzt neben mir im Auto. Der ist 33 Jahre alt. Ja. Jetzt aber sind wir erstmal verbunden. Um was geht's? Um Thema Nachtschicht meines Freundes. Dauernachtschicht eigentlich. Und Markus ist dein Freund? Ja, Markus ist mein Freund. Mhm. Und der hat seit 2 Monaten halt nur Nachtschicht. Und das von Montags bis Samstags. Kira, ich habe seit 6 Jahren immer nur Nachtschicht. Aber nicht von 10 bis 6 Uhr. Nein, so nicht. Und wir beide sind ja auch nicht zusammen. Also ist das gar kein guter Vergleich. Nee, nicht wirklich. Nee. Nee, er hat also dauernd Nachtschicht und ich gehe tagsüber arbeiten. Ich komme schon mal mit zur Nachtschicht, weil ich auch nur halbtags arbeite. Mhm. Was macht er denn nachts? Also, wir sollen ja eigentlich das ganze Objekt hier bewachen, aber wir haben manchmal auch irgendwelche anderen Sachen im Sinn. Ja. Also, er ist im Objektschutz tätig. Ja, ganz genau. Also, das ist so ein gehobener Nachtwächter, ne, kann man sagen. Genau, ja. Ja. Mhm. Und wir fahren mit dem Auto durch das ganze Gelände durch, aber auch nur mit. Sitzen auch nur im Auto. Und ihr habt andere Sachen im Sinn? Wie? Ja. Welche anderen Sachen habt ihr denn im Sinn? Ihr sollt die Objekte schützen. Ja. Genau, das tun wir ja dann auch. Vielleicht 10 Minuten mal nicht oder wenn es ganz schnell geht, auch nur 5 Minuten. Und was macht ihr dann da in eurem Auto? Ah, wir haben dann Sex. Nein! Ja. Ist das wirklich wahr? Ja. Vielleicht just gerade auch, bevor ihr mich angerufen habt? Bitte? Vielleicht, ja. Ehrlich? Ja. Nee, im Ernst. Ehrlich? Gerade bevor ihr angerufen habt? Ja, ganz genau. Schnelle Nummer im Auto und dann Domian anrufen. Ja, da habe ich einfach nur so gesagt, mal so aus Scherz ruf da mal an. Und schwuppdiwupp hat es gleich geklappt? Bin ich durchgekommen, ja. Und da war ich auch ein bisschen erst geschockt so, weil ist da überhaupt jemand rangegangen ist. Und bevor du gewählt hast, hattet ihr Sex miteinander? Ja, genau. War's gut? Ja, war gut. Also wir haben uns da schon dran gewöhnt. Aha, aber dennoch kritisierst du das, dass er so viel Nachtschicht hat? Ja, ganz genau, weil das halt immer ist, ich tagsüber arbeiten gehe. Ja. Ich bin tagsüber nicht da, er schläft dann komme ich mittags von der Arbeit und er liegt im Bett und schläft. Gib mir mal den Markus, Kira. Ja. Hallo Domian. Was ich gerade schon wieder für Intimitäten erfahren habe. Ihr hattet also gerade Sex miteinander. Ja, wir hatten gerade Sex miteinander. Was für ein Auto fahrt ihr da? Ich fahre einen Japaner. Ein Japaner. Ist denn da genügend Platz für Sex? Es reicht. Kann man die Sitze runterschrauben? Ja, selbstverständlich. Kann man. Markus, wie lange pennst du denn am Tage? Wenn ich viel penne, so 10-12 Stunden. Bis wie viel Uhr? Von 6:30 so bis 5-6 normal. Und du gehst dann um 10 zur Arbeit? Ja, richtig. Das heißt, ihr habt nur ein paar Stunden zusammen. Wir haben nur ein paar Stunden zusammen, ja, richtig. Nun, es ist dein Job, ne? Damit verdienst du dein Geld. Richtig, ja. Nun kritisiert deine Freundin Kira das sehr. Was sagst du ihr? Eigentlich kritisiert sie das nicht, weil sie akzeptiert einfach meine Arbeit, weil ihr dieser Job eben Spaß macht und ja, aber so ein bisschen hat sie schon kritisiert gerade, ne? Dass du weil sie eben ziemlich wenig Zeit füreinander haben. Ja, klar. Aber ich meine, wenn ihr habt da abends dann so von 6 bis 10, 7, 8, 9, sind schon mal 4 Stunden. Ja. Und dann fährt sie mit dir um die Objekte immer rund. Ja, richtig. Und ihr habt euer Späßchen in eurem japanischen Auto. Ja, klar. Also es könnte euch doch schlechter gehen, ne? Sagen wir mal so. Es könnte uns wirklich schlechter gehen, das stimmt schon, ja. Genau, wenn sie jetzt einen ganzen Tag arbeiten müsste, dann würde sie auch abends nicht mit mir mitfahren können. Ja, ja, klar. Wenn sie auch nachts schlafen müsste. Ne? Ja. Aber so eben das Halbtagsschritt ist schon nicht schlecht. Ist das denn sehr weit von eurer Wohnung entfernt, da wo du jetzt bist und wo du arbeitest? Das sind so knapp 20 Kilometer. Ja, geht auch noch, ne? Geht auch noch, ja. Aber es ist, wie gesagt, es ist mein Arbeitsplatz hier. Mhm. Wie lange planst du das denn noch zu machen? Ist das jetzt erstmal endlos? Ja, ich habe mir erstmal kein Ziel gesetzt, dass ich erstmal irgendwann aufhören will. Erstmal nicht. Ne? Erstmal ist es dein Job. Ja, ist dein Job und gut, dass du einen Job hast. Und wenn er dir Spaß macht, finde ich, dass man sich da auch arrangieren kann. Und wenn du mal einen netten Damenbesuch nachts bekommst. Ja, ich sehe nur immer eine Person. Ja, ich meinte natürlich jetzt auch Kira damit. Ist schon klar. Ist schon klar. Also eigentlich doch alles in Butter. Ne? Ich muss die Kira noch ein bisschen beruhigen, glaube ich, gleich, Markus. Ja. Ne? Eigentlich ist alles okay. Also ich fühle mich eigentlich ganz wohl, ja. Ja. Wenn sie dann weg ist, die Kira, fährst du dann alleine mit deinem japanischen Auto da rund? Ja, klar. Achso, also du findest, dein Arbeitsplatz ist quasi das Auto und du guckst immer, ob da alles in Ordnung ist in der Anlage. Das ist ja, ganz genau. Das ist eine Fabrikanlage. Das ist ein ehemaliger Militärflughafen. Achso, der muss einfach nur bewacht werden. Der muss bewacht werden. Damit da keine Räuber kommen und so. Ganz genau. Also, ich bin da optimistisch. Ich würde sagen, mach du mal deinen Job weiter und hab deinen Spaß im Auto und du gibst mir die Kira nochmal. Okay, ich bedanke mich. Tschüss. Hallo. Kira, klingt doch eigentlich alles ganz gut. Ja, nur es ist halt immer nur so kurz, weil sie ja nicht so lange wegbleiben. Ja. Ich habe ihm das gerade aufgerechnet. Das sind ja 4 Stunden abends, die ihr miteinander habt und wenn du ihn dann noch besuchst, da sei froh, dass er einen Job hat. Ja, klar. Ne? Stell dir vor, der wäre arbeitslos und würde immer zu Hause rumhängen und wäre nörgelig und schlecht drauf. Ja, das Schlimme war, macht er halt Nachtwächter, davor war er LKW-Fahrer, dann war er die ganze Woche nicht da. Aber ich glaube, ihr beide klingt doch recht munter und frisch und auch noch gut verliebt, dass ihr beiden das hinkriegt. Ja, klar. Es ist erstens noch früh. Für uns früh. Es ist noch früh. Wie lange seid ihr? Ja? Nein, wir hören jeden Abend deine Sendung und... Ehrlich? Ja, und das Schlimme finden wir arbeiten ja auch am Wochenende, ja? Das ist am Wochenende, dass die Show halt nicht läuft. Gönnt mir das Wochenende. Ja. Das ist ja schon auch verrückt. Das ist ja schon verrückt. Ich denke ja auch oft, was mögen die Menschen so draußen in der weiten Welt tun, während wir hier diese Sendung machen? Und jetzt ich mir das bei euch schon immer vorstellen, ne? Ja, das auch. Aber ich muss sagen, wenn ich, also... Bleib immer bis 1 Uhr hier wach, immer, ja? Weil dann fängt deine Show ja auch an. So ist es. Und dann das kann es mal sein, dass ich bei deiner Stimme dann einschlafe. Auch ein sehr schönes Kompliment. Nein, das ist nicht weil, ne? Nein, das ist okay. Weil du so eine beruhigende Stimme hast und dann schlafe ich dann halt 1 Uhr. Ich verstehe schon. Und wann fährst du dann wieder zurück in die Wohnung? Also wenn ich ab partout keine Lust mehr habe, dann lasse ich mich von hier nach Hause bringen, weil ich nicht mit meinem eigenen Auto hier hinfahre. Ach so, ich gehe dann einfach mit. Ach, ihr beiden, macht es euch doch rechtschaffend nett und nehmt die Dinge, wie sie sind. Ja, wir müssen auch weiterarbeiten. Wir stehen nämlich hier und tun jetzt nicht. Oh ja, ich will euch nicht aufhalten. Und her bin ich noch schuld, wenn da irgendjemand einbricht oder... Was? Irgendwas passiert. Also, viel Spaß euch beiden. Ich denke jetzt immer an euch, wenn ich hier zugange bin, dass ihr vielleicht auch zugange seid. Okay. Schönen Gruß an Markus nochmal. Ja, mach ich. Tschüss. Tschö. 0800 5678 111, falls ihr diese Nummer noch nicht mitbekommen haben solltet, das ist sie, meine Nummer hier. Und jetzt ist Gisela hier, 68 Jahre. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Ja, Gisela, schön, dass du da bist. Weswegen hast du angerufen? Ja, ich habe eigentlich ein Problem. Und zwar bin ich ich war 42 Jahre verheiratet Und seit 6 Jahren bin ich Witwe. Ja. Und ich habe jemanden kennengelernt, ungefähr 3 Jahre schon. Ja. Und ich kam einfach nicht ran an den Mann. Also der hat für mich viel übrig hier. Er möchte gerne ganz mit mir zusammen sein. Aber ich weiß nicht, ich kann es einfach nicht. Mhm. Wie hast du ihn kennengelernt vor 3 Jahren? Na, ich habe einen kleinen Hund. Mhm. Und er hat auch einen Hund. Und da haben wir uns draußen öfter so getroffen. Mhm. Und habt über die Hunde gesprochen. Ja. Mhm. Na, und dann sind wir uns eben so ein bisschen näher gekommen. Und der wohnt? Wir suchen uns manchmal gegenseitig, gehen manchmal auch zusammen einkaufen. Mhm. Und das geht hier schon so seit 3 Jahren? Ja, ja. Das ist ein Mann aus seiner Umgebung, Nachbarschaft. Mhm. Also ja. Wohnt gar nicht so weit weg. Ja, ja. Mhm. Und würde er denn gerne näher mit dir noch ein bisschen näher rangehen? Ja, ja. Woher weißt du das? Wie merkst du das? Er hat es mir gesagt. Ach so. Und er sagte mal, ich komme vom anderen Stern hier, von den Eskimos. Weil er eben... Ist er denn auch in deinem Alter? Ja, ja, ein Jahr älter als 69. Mhm. Ja. Und du magst ihn aber auch? Ja. Du schätzt ihn auch sehr? Ja. Und ihr kommt gut miteinander klar? Ja. Und es ist auch immer schön, wenn ihr zusammen seid. Ja. Aber es ist so körperlich noch nichts passiert. Kein Händchen halten, Küsschen mal auf die Wange oder so, gar nichts. Na doch, ein Küsschen mal. Das schon, aber vielleicht 2-3 Mal, aber... Mhm. Und eigentlich würdest du sagen, ist das ein Glück, dass du ihn kennengelernt hast, damit du nicht so allein sein musst. Ja, ja. Mhm. Versuch mal zu erklären, warum du so... Du bist ja blockiert eigentlich, ne? Ja. Und so der Kopf? Da habe ich schon gedacht, ob man da irgendwie vielleicht mal eine Therapie machen könnte oder was. Ja, lass uns erstmal reden, bevor wir die Therapie machen. Mhm. Der Kopf sagt dir, eigentlich würde ich schon gerne näher mit dem Mann zusammen sein. Ja. Aber ja. Das Gefühl funktioniert nicht. Ja. Hast du eine schlechte... Ich war 42 Jahre verheiratet und so lange, wie ich meinen Mann überhaupt schon gekannt habe, mhm. Ja, habe ich mit keinem anderen Mann nie irgendwas zu tun gehabt. Ich habe schon gesagt, wenn ich vielleicht ab und zu mal fremdgegangen wäre, wäre es vielleicht anders, nicht? Du hast ein schlechtes Gewissen deinem verstorbenen Mann gegenüber. Irgendwie, ja. Ja, ne? Ja. Als würdest du was Unrechtes tun. Ja, ja. Irgend sowas wird sein. Mhm. Wobei ja eigentlich alles so im grünen Bereich ist, ne? Guck mal, dein Mann war schon 3 Jahre verstorben, als du diesen Herrn kennengelernt hast. Ja, ja. Und jetzt hast du 3 weitere... 3 Jahre hast du dich ja zurückgehalten. Mhm. Hattest du eigentlich eine gute Ehe? Ja, ja. Also gibt es nichts zu beklagen? Nein, nein. Ich habe meinen Mann sehr geliebt. Und er dich auch? Ja, ja. Und weißt du, was der wahrscheinlich jetzt da oben denkt? Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, er hätte nichts dagegen. Das glaube ich nämlich auch. Ja. Denn er wollte immer, dass es mir auch, wenn er mal, er war ja dann schon 5 Jahre lang krank, ja, ja, und hat das schon immer gesagt, also sein größter Wunsch ist es, dass es mir später, wenn ich mal alleine bin, gut geht. Siehst und du? Dass ich nicht Geld, dass das Geld nicht knapp wird und... Guck mal, das ist ja auch ein Zeichen von wirklichem sich liebhaben, ja. Dass man sich wünscht, dass der andere, wenn man selbst gegangen ist, dass der andere glücklich ist. Ja. Dein verstorbener Mann würde dir doch nie im Leben Unglück gewünscht haben. Nein, ach, auf keinen Niemals. Fall. Niemals. Auf keinen Fall. Nein. Wahrscheinlich sitzt er jetzt da oben und schimpft sogar, weil du dich so anstellst und nicht mit dem Mann näher in Kontakt trittst. Ja. Könnte ich mir fast denken. Hm. Ne? Ich glaube, dass das immer der wichtigste Gedanke ist, wenn man in so einer Lebenslage ist, dass man sich überlegt, was würde der Verstorbene wollen? Der Verstorbene will mein Glück. Ja. Und zu meinem Glück gehört es jetzt, ich spreche jetzt mal in deiner Person, also ich Gisela, dass du mit diesem netten, freundlichen Herrn vielleicht noch mal eine nähere Beziehung aufbaust. Mhm. Und das hat mit Fremdgehen überhaupt gar nichts zu tun. Auch meine Kinder, die beiden Töchter, der Sohn, der ist verstorben mit 41, der hatte Leukämie. Mhm. Und die beiden Töchter hier, die sind auch schon verheiratet, die eine hat 3 Mädchen, die andere 3 Jungs. Und auch die haben nichts dagegen. Die sagen mal, ach Mensch, Mutti, das wäre doch schön und du wärst nicht mehr so alleine. Siehst du mal, das ist auch wichtig. Ja. Wäre schlimm, wenn jetzt deine näheren Leute dich beschimpfen würden oder so. Aber tun sie ja nicht. Nein, gar nicht. Der Mann hat nicht so Probleme damit. Der ist ja auch Witwer. Du hast auch gesagt, dass der auch Witwer ist, ne? Bitte? Der Mann ist ja auch Witwer. Der ist geschieden. Ach, der ist geschieden. Dann hat er ganz andere. Ja. Ja, und ich will nur jetzt demnächst zu meiner Tochter hinziehen, zu der Jüngeren, nach Rüdesheim. Die hat da für mich eine Wohnung besorgt, damit ich nicht hier immer so alleine bin. Und denn ich fahre selbst mit dem Auto und das ist eine weite Strecke, das sind ungefähr 650 Kilometer. Ach du liebe Zeit. Bis dahin und ich sag, jünger werde ich ja auch nicht und da habe ich mich entschlossen, dass ich dorthin ziehen werde. Ja, aber das ist doch ganz im April. Aber das ist doch ganz kompliziert dann. Denn das heißt, du kannst mit diesem Mann gar nicht mehr viel zusammen sein. Nee, eben. Das bedeutet ja quasi dann die Trennung, wenn ihr 600 Kilometer entfernt seid von ihm. Ja. Das ist ja jetzt noch ein ganz neues Problem, was du mir da erzählst. Naja, er hat kein Auto. Ja, 600 Kilometer ist kein Pappenstiel. Nee, eben. Also, selbst wenn du dich jetzt auf ihn einlassen würdest, ergibt sich ja sowieso nichts, weil du bald wegziehst. Oder? Ja. Oder würdest du dir das nochmal überdenken, zu deiner Tochter zu ziehen, wenn das mit dem Mann vielleicht ein bisschen... Nee, ich möchte sagen, also ich habe mich entschlossen, ich werde hinziehen. Das ist schon alles klar dort gemacht, hier mit der Wohnung und... Aber dann, somit ist das Thema doch auch eigentlich hinfällig, Gisela, mit dem Herrn. Na, ich weiß es noch nicht. Also wenn ich mit ihm ein bisschen näher zusammenkommen würde... Mhm. Oder also praktisch mal sagen, mal die Hemmschwelle überschreiten könnte oder was, ja? Ja. Ich denke da. Dann? Würde vielleicht irgendwie noch eine Möglichkeit bestehen, dass er vielleicht hinkommen würde dann. Ach, dass er da auch hinzieht? Ja. Ah, das klingt ja interessant. Das wäre für dich das Tollste überhaupt. Du bist bei deiner Tochter und hättest vielleicht noch einen Partner, einen neuen Partner. Ja. Also Gisela, lange Rede, kurzer Sinn. Ich sag es mal ganz salopp, tritt dich mal ein bisschen in den Hintern. Und versuch diese Hemmschwelle selbst zu überwinden. Da brauchst du keine Therapie zu machen. Du musst es einfach nur tun. Dein verstorbener Mann würde sofort grünes Licht geben. Und es ist alles nur gut. Es ist für dich gut, für den Mann gut. Und du kannst in dem Alter jetzt, du bist ja so alt auch noch nicht, 68 Jahre, vielleicht nochmal ein schönes... So, ich fühle mich auch noch recht wohl. Na wunderbar. Auch nochmal ein neues Glück erleben. Eben. Ja. Also jetzt komm Gisela, jetzt selbst ist die Frau, jetzt nimm es in die Hand und tu den ersten Schritt. Ich habe schon gedacht, ob man da irgendwie vielleicht, ob das überhaupt da was gibt, wo man sich vielleicht auch mit anderen mal so unterhalten könnte, ja. Was man da machen könnte vielleicht. Ich weiß nicht, ob es da für sowas Selbsthilfegruppen gibt oder so. Pass mal auf, wir machen mal Folgendes. Ich habe ja meinen Psychologen heute Nacht wieder hier, den netten Peter. Mit dem redest du gleich noch mal ein paar Worte. Vielleicht hat der noch eine Idee, mit wem, ob es da eine Frage an den Peter, ob es da so, so eine Art Selbsthilfegruppe gibt, vielleicht für Menschen, die verwitwet sind oder so. Ja. Ne? Aber du musst selbst auch viel tun, finde ich. Du legst jetzt mal auf und dann rufen wir dich, das heißt der Peter, noch mal an. Und toi, toi, toi, Gisela. Ja. Und wenn es klappen sollte, ne, dann rufst du mich bitte noch mal an. Das würde mich doch sehr interessieren und sehr freuen. Ja? Gut. Alles Gute. Ja, wünsche ich dir auch, Domian. Dankeschön, auf Wiederhören. Wiederhören. Yvonne, 18 Jahre alt. Das ja, sind hallo, Jan. Alterssprünge hier von 68 auf 18. Yvonne, was ist los? Ich bin unglücklich verliebt. Ach Mann, muss das sein? Ja, ich kann es nicht ändern. Warum? Die Person, in die ich mich verliebt habe, ist mein Vorgesetzter. Ach, es wird immer komplizierter. Und er ist etliches Alter wie ich. Also wie viel älter? Komm raus mit der Sprache. 32 oder 33. Ja, und wir wollen jetzt nicht zu viel verraten. Bist du noch in der Lehre? Nein, ich habe meine Schule ich mache meine Schule jetzt. Ja. Und mache nebenbei da in diesem Betrieb. Es ist ein Betrieb und er ist so im Rang eines Abteilungsleiters oder ist er der Oberboss sogar? Nee, er rechte Hand vom Chef. Die rechte Hand vom Chef. Genau. Wie lange schon? Seit letztes Jahr Juli. So lange schon? Ja. Weiß er das? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Also ich habe ihm mal SMS geschickt. Anonym. Anonym? Mhm. Was stand auf der SMS? In der SMS? Nur halt, dass es einen Menschen gibt, der ihn lieb hat und der sich mal gerne mit ihm treffen würde und... Ja, konnte ja nun nicht viel mit anfangen, ne, wenn es anonym war. Nee, ich habe gehofft, dass er antwortet, dann hätte ich ihm vielleicht verraten, wer es, also dass ich es bin. Ja gut, aber dann, wenn er dir antwortet, muss er ja schon Vermutungen haben, ne? Aber die hat er offensichtlich nicht. Nee, er hat mir auch nicht geantwortet. Mhm. Aber infolgedessen war er mit mal auf Du mit mir, also er hat mich geduzt danach. Mhm. Und wir haben eigentlich so, was in dem Betrieb abläuft, ein sehr gutes Verhältnis eigentlich miteinander. Nur halt doch nicht privat. Also, weißt du irgendwas privat über ihn, über sein Privatleben? Oh, einiges. Hat er eine Freundin? Nein. Er ist alleinstehend. Läuft denn viel? Hat er viele Affären? Weißt du das? Nee, also soweit ich weiß, ist er seit 3 Jahren Single. Seit 3 Jahren? Das war eine lange Zeit, ne? Ja. Wie kommt das? Das weiß ich nicht. Steht er denn überhaupt auf Frauen? Ja, das weiß ich. Das weißt du? Das weiß ich. Nicht, dass er dich so einen Schwulen verliebt. Nee, das ist mir schon mal passiert. Ah, du greifst immer gerne dahin, was schwierig ist, merke ich dann schon. Ja, genau. Flochtet ihr so miteinander im Betrieb? Also viele denken, dass er mich anbaggern will. Also die sagen dann so, hey, guck mal, was Jürgen gerade gemacht hat, er hat dich angeguckt oder so. Mhm. Aber ich selber merke das eigentlich so nicht. Ich empfinde das nicht so. Ist für ihn natürlich auch eine schwierige Situation. Du bist so eine Untergebene und das ist immer kompliziert, wenn man da was mit anfängt. Ne? Genau, und deswegen wage ich es auch nicht, ihn anzusprechen, nur privat. Ich weiß nicht, ich kann ihn, ich weiß nicht, aber ich weiß nur, dass ich langsam was machen muss, weil mir jetzt langsam ganz schön an die Substanz auch geht. Also, das ist natürlich immer schwierig, wenn man in einem Betrieb arbeitet und dann auch in verschiedenen Rängen arbeitet, in einer anderen Rangordnung. Aber irgendwann finde auch ich, muss ich sagen, ist die Liebe wichtiger. Und dann muss man das sagen, um Ruhe zu haben oder um es zu leben. Und du bist ja schon mal nicht mehr in der Lehre, das finde ich ja schon mal ganz wichtig. Du bist ja im normalen Angestelltenverhältnis, ne? Genau. Ja. Ja, du musst es ihm sagen, Yvonne. Ja, aber wie? Tja. Also nicht im Betrieb, da bin ich mir... Indem du zum Beispiel nochmal eine SMS schickst und dann aber mit richtigem Absender. Das ist so schön anonym, vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Und wenn der dann wieder nicht darauf antwortet, ist die Antwort ja eigentlich schon klar. Und ihr könnt darüber hinweggehen und vielleicht so tun, als wäre gar nichts passiert. Und in den normalen Alltag wieder reingehen. Das habe ich schon sehr oft versucht, aber ich lasse auch niemand anders an mich ran seitdem. Und also seitdem du in ihn verknallt bist, lässt du keinen anderen an dich ran? Nee, ich habe mich sofort von meinem Freund getrennt, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. So hart ist reingeschlagen? Ja, total hart. Also ich habe ihn gesehen und habe nur gedacht, hey. Das ist ja Wahnsinn. Du hast dich von deinem Freund getrennt, obwohl da noch gar nichts gelaufen ist mit dem Neuen? Ja. Ui, genau. Du himmelst den ja quasi an, ne? Kann man so sagen. Kennst du denn schon viel von dem, so was man so, kriegst du so viel mit während der Arbeit? Ja, einiges. Ist es denn ein netter Typ auch, wirklich? Ja. Also... Also er sieht nicht nur gut aus, sondern er hat auch was im Kopf. Genau. Also oder im Herzen vielleicht. Das weiß ich noch nicht. So, Yvonne, du musst handeln. Du musst handeln, du musst was tun. Ja, okay. So, ja, du musst was tun, finde ich. Werde ich mal deinen Rat befolgen. Ja. Ich werde mich nochmal melden, falls es klappt. Ja, ich weiß, das ist jetzt ein heikles Unterfangen. Aber vielleicht ist es wirklich mit der SMS ganz gut, weil das so eine gewisse Distanz noch hat. Und Und wenn es nicht klappt, dann musst du halt natürlich zu einem relativ normalen Arbeitsleben zurückkehren. Ne? Was schwierig sein wird. Das glaube ich. Du musst aufs Ganze gehen. Du musst aufs Ganze gehen, genau. So will ich euch, jungen Mädchen. Ihr müsst aufs Ganze gehen, genau so. Toi, toi, toi. Dankeschön. Tschüss, Yvonne. Tschüss. So, ihr Lieben, draußen im Nordrhein-Westfalen-Lande. Das war's für heute hier von uns, von Domian. In der Technik... war Michael Jansen. Morgen sind wir wieder da, pünktlich 1 Uhr, Radio 1 Live und morgen auch wieder im Fernsehen und morgen auch wieder mit einer offenen Telefon-Talkshow. Ihr könnt mich anrufen zu allen Themen, mit allen Themen, über die ihr gerne reden wollt, über die ihr gerne mit mir reden wollt. Ich wünsche euch eine gute Nacht und sofern ihr heute gefeiert habt, schlaft euren Rausch schön aus und ich bin gespannt und freue mich dann auf morgen Nacht. Bis dahin, bye bye.